Also, ich freue mich, hier Vertreter von der Gruppe Kolinko begrüßen zu dürfen. Sie werden uns heute vor allem über die Probleme, die auftauchen in Callcentern, berichten. Einmal, wie man in diesem ganz neuen Gebiet sich organisieren kann, dann wie die Arbeitsbedingungen sind und wie die Aussichten bestehen. Darf ich euch das Wort geben? Ja. Ich muss dich leider ein bisschen korrigieren. es gab bei der Einladung ein bisschen Kommunikationsschwierigkeiten. Also wir können gerne auch über Callcenter und die Lage dort und so weiter Einzelheiten diskutieren, haben das ja eben schon ein bisschen angefangen. Würden wir aber lieber auch auf die Diskussion ein bisschen verschieben, weil uns wird es eigentlich hier darum gehen, zu erklären, warum wir das eigentlich überhaupt machen, also warum wir überhaupt was zu Callcentern machen, wie unser Ansatz insgesamt ist, so was für eine Gruppe ist, also mehr schon eigentlich also das politische Strategie thematisieren und nicht so sehr jetzt, wie sieht es genau in Callcentern aus. Aber wenn jetzt später dann Fragen sind, dann können wir die gerne beantworten. Gut, selbstverständlich, ich wollte euch nichts verwenden. Nein, das war ja... Gut, also kurz zu uns, wir sind eine Gruppe aus dem Ruhrgebiet, knapp unter 10 Leute. Die Gruppe an sich gibt es ungefähr seit 4 Jahren. Seit etwa 2 Jahren hängen wir halt die meisten Energien da rein, halt genau zu untersuchen, was in Callcentern passiert. Ein paar von euch haben schon diese Broschüre in der Hand, die wir da vorgeschrieben haben. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Was wir jetzt eigentlich machen wollen, ist, dass wir so ein bisschen erzählen, wie wir so die politische Lage insgesamt einschätzen. Das wird alles sehr kurz sein. Dann werden wir thematisieren, ein zentraler Begriff von uns ist halt Klassenzusammensetzung, also Ausgangspunkt, wie kommt es zu neuen Klassenkämpfen, wo sehen wir Ansätze, was zu machen, das werden wir kurz erläutern. Dann die Begriffe von Untersuchung und Intervention. Also was wir halt so als zentrale Aufgaben von uns und auch einer revolutionären Linken insgesamt aufpassen. Dann werden wir kurz darauf eingehen, was jetzt unsere Gründe waren, warum gerade Callcenter, auch warum für uns im Ruhrgebiet gerade Callcenter. Dann ein paar Anmerkungen, wie haben wir das eigentlich angepackt? Also was haben wir eigentlich gemacht dann jetzt die 2 Jahre? Ergebnisse, also muss ich gleich vorweg schicken, also wir sind noch mittendrin eigentlich, also es gibt noch kein Fazit richtig, aber ein paar Sachen werden wir dazu erzählen und am Ende würden wir das eigentlich nur noch mal kurz zusammenfassen und ein paar Vorschläge für die Diskussion machen. Also das war so ganz grob. Wenn ihr jetzt irgendwie besondere Punkte habt, die ihr da mittendrin diskutieren wollt oder so, dann greift einfach ein, ist ja klar. Gut, wie gesagt, Verständnisfragen oder so immer zwischendurch. Ja, ich wollte anfangen und ein bisschen, also kurz erklären, wie wir eigentlich die politische Lage einschätzen, aus der Einschätzung heraus, was wir dann auch, warum wir dieses Untersuchungsprojekt angefangen haben. Und ein Teil der Einschätzung ist halt, dass es eigentlich in den letzten Jahren keine Entwicklung, keinen Sektor gab, der jetzt grundlegend so die kapitalistische Krise, also eine Hoffnung macht, diese kapitalistische Krise zu überwinden, von Seiten der Kapitalisten her. Das ist aber eine Umstrukturierung innerhalb der Ausbeutungsverhältnisse stattfindet. Also als Stichwort da könnte man dann nennen, dass es weiter eine Zerlegung gibt, irgendwie von größeren Betriebsteilen. Dass es einen Angriff gibt irgendwie auf die Reproduktionskosten der Arbeitskraft, also irgendwie auf die Löhne und auch eine Verlängerung des Arbeitstags gibt oder der Arbeitswoche. Dass es neue Migrationstendenzen gibt, also da komme ich später noch auf den zweiten Punkt, irgendwie das halt eine zum Teil eine Proletarisierung stattfindet von ehemaligen Angestelltenbereichen, also dass irgendwie diese Trennung irgendwie auch aufbricht. Dass diese Angriffe stattfinden und die Ausbeutungssituationen verändern, dass es aber irgendwie keinen eindeutigen Trend gibt, wo jetzt ein neuer Umschwung in eine Boomphase eintreten könnte. Diese Angriffe, die werden in den meisten europäischen Ländern halt flankiert von einer linken Regierung, also die Linke ist an der Macht und kann diese Krisenmaßnahmen halt auch politisch in eine bestimmte Richtung leiten oder beeinflussen. Das heißt, dass sie irgendwie eher in der Lage ist, als sie die konservativen Regierungen halt die Gewerkschaften einzubinden, dass sie eine feinere Abstimmung von Migration schaffen kann. Also jetzt gerade die Diskussion mit der Grüne Pässe und so weiter.